Umsetzung, Koordinator und Coach sein. Kapitel 12. Die Stimme und Disziplin der Umsetzung. Als Koordinator Ziele und Systeme auf Ergebnisse ausrichten. Kein Pferd gelangt irgendwohin, wenn es nicht angeschirrt wird. Kein Dampf treibt irgendetwas an, wenn er nicht eingeschlossen wird. Kein Niagara wird jemals in Licht und Strom verwandelt, wenn er nicht untertunnelt wird. Kein Leben wird groß, wenn es nicht fokussiert, hingebungsvoll und diszipliniert ist, schrieb Henry Emerson Fosdick. Die erste Alternative in der Führungsrolle des Koordinators wäre die Ansicht, dass das persönliche Vorbild eines Einzelnen ausreicht, um die Organisation auf einem Weg des gesunden Wachstums zu halten. Die zweite Alternative wäre die Übersetzung, dass man die Ziele der Organisation durch kontinuierliche Kommunikation der Vision und der Strategie, die man sorgfältig und bewusst entwickelt hat, erreichen kann. Die Struktur und die Systeme sind dann nur zweitrangig. Die dritte Alternative wäre, erstens, sowohl die persönliche, moralische Autorität als auch die formale Autorität einzusetzen, um Systeme zu erschaffen, die ihre Strategie und die in ihrer gemeinsamen Vision und ihren gemeinsamen Werten verkörperten Prinzipien formalisieren oder institutionalisieren. Zweitens, in der ganzen Organisation Ziele zu erschaffen, die von oben nach unten heruntergebrochen und an ihrer gemeinsamen Vision, den Werten und den strategischen Prioritäten ausgerichtet sind. Und sich drittens an dem regelmäßigen Feedback ausrichten, das sie vom Markt und von der Organisation dazu erhalten, wie gut sie die Bedürfnisse erfüllen und einen Wert liefern, der ihrem System entspricht. Wer sagt, dass er Kooperation schätze, muss Kooperation belohnen, nicht Konkurrenzkampf. Wer sagt, ihm seien alle Interessengruppen wichtig, muss sich regelmäßig Informationen über sie alle beschaffen und sie zu einer Neuausrichtung benutzen. Wir müssen das, was wachsen soll, gießen. Wer als Vorbild eine prinzipienzentrierte Führung vorlebt, inspiriert zu Vertrauen und erzeugt es. Der Visionär produziert eine Vision und Ordnung, ohne sie zu fordern. Die entscheidende Frage wird dann aber, wie setzen wir sowohl die Werte als auch die Strategie konsistent um, ohne dass der formale Führer ständig anwesend sein müsste, um darauf zu achten, dass alle auf dem festgelegten Kurs bleiben. Die Antwort lautet, als Koordinator, durch das Entwerfen und die Umsetzung von Systemen und Strukturen, die die Kernwerte und die höchsten strategischen Prioritäten der Organisation, die beim Prozess der gemeinsamen Visionsentwicklung gewählt wurden, verstärken. Wie sehen die Strukturen, Systeme und Prozesse in Ihrer Organisation derzeit aus? Ermöglichen Sie es den Leuten, die Top-Prioritäten umzusetzen, oder bauen Sie Hindernisse auf? Stehen Sie im Einklang mit den Werten, denen Ihre Organisation sich verschrieben hat? Die Verantwortlichkeit der Führungskräfte besteht darin, Hindernisse zu beseitigen, nicht darin, neue aufzubauen. Der Prozess der Koordination und Ausrichtung erfordert allerdings eine tiefe, demütige Auseinandersetzung mit sich selbst und vielen heiligen Kühen, Systemen und Strukturen in der Organisation.